Des Weiteren gab Müllendorf an, ich habe gehört, dass der Vertreter des Großorients, der Bruder Bulay, im Jahre 1907 in Köln bei einer Arbeit der zu unserer Großloge gehörenden Loge Freimut und Wahrheit teilgenommen hat. Ich habe keinen Grund an der Richtigkeit dieser Mitteilung zu zweifeln. Die Loge Freimut und Wahrheit war offenbar der Auffassung, dass der Großorient eine anerkannte Großloge ist, sonst hätte sie Bulay den Zutritt verweigert. Bulay muss auch der Auffassung gewesen sein, dass der Großorient von der Großen Landesloge anerkannt war. Dass 1907 eine Zusammenkunft zwischen dem damaligen Großmeister der Großen Landesloge, Bruder Garz, und Bruder Bulay in Brüssel stattgefunden hat, habe ich aus unseren Akten festgestellt. Es war auch noch, soweit ich mich erinnere, der Großmeister der Großloge zur Freundschaft, Bruder Wagner, bei der Zusammenkunft in Brüssel anwesend. Nach den mir heute vorgelegten Unterlagen bin ich der Auffassung, dass der Großorient von Frankreich seit 1781 eine von der Großen Landesloge anerkannte Großloge war. Nach Antritt meines Amtes als Großmeister wurde ein für die altpreußischen Großlogen verbindlicher Beschluss gefasst, dem französischen Großorient die Anerkennung abzusprechen. Wann dieser Beschluss gefasst wurde, kann ich genau nicht angeben. Ich kann auch nicht angeben, ob wir nach dem Statut des Großlogenbundes dazu berechtigt waren. Richtig ist, dass der Großlogenbund im Jahre 1909 den Beschluss gefasst hat, die amtlichen Beziehungen zu dem Großorient von Frankreich wieder aufzunehmen. Bei dem Beschluss wurden die drei altpreußischen Großlogen von den fünf humanitären Logen überstimmt. Der Privatkläger legt mir die Gesetze des Deutschen Großlogenbundes nach dem Stande vom 1. August 1911 vor, in denen es in § 6 heißt, es sei lediglich Sache des Großlogenbundes darüber zu bestimmen, ob seitens der deutschen Großlogen neue Verbindungen mit außerdeutschen Großlogen anzuknüpfen oder bereits wieder angeknüpfte wieder aufzulösen sind. Ob die Bestimmung richtig wiedergegeben ist, kann ich nicht sagen. Nach § 8 wäre übrigens Dreiviertelmehrheit nötig gewesen. Nach dem Beschluss des Großlogenbundes haben die drei altpreußischen Logen den in meiner ersten schriftlichen Aussage erwähnten Beschluss vom 23. September 1909 gefasst, indem sie beschlossen, dass sie die Wiederaufnahme einer solchen Beziehung ablehnen. Habicht erklärte am 17. März 1932, bezüglich des Großorients von Frankreich ist es richtig, dass der Großorient von Frankreich während des Krieges 1870 und 1871 Wilhelm I., Moltke und Bismarck zum Tode verurteilte und einen Preis auf ihre Köpfe setzte. Am 4. Oktober 1932 berichtigte Habicht seine Aussage, indem er dem Gericht mitteilte, Moltke und Bismarck seien in dem Manifest nicht genannt, sondern nur Wilhelm I. und der Kronprinz. Von einem Preis auf die Köpfe sei keine Rede. König und Kronprinz seien nur in freimaurerischen Acht und Bann erklärt worden. Es besteht aber neben dem schon erwähnten Manifest vom 16. September 1870 eine andere Kundgebung französischer Logen gegen Wilhelm I., Bismarck und Moltke. Die französischen Logen begnügten sich keineswegs mit dem Manifest. In dem Buche von Moritz Busch, Graf Bismarck und seine Leute während des Krieges mit Frankreich, steht auf Seite 462 noch Folgendes. Der Cours de Lyon vom 9. September beschäftigte sich, da ihm anderes Material zur Verunglimpfung der deutschen Fürsten, besonders unseres Königs, fehlt, mit Familiengeschichten, und zwar unter der Rubrik Kriegsnachrichten. Am gemeinsten aber benehmen sich die französischen Logen. So bringt dasselbe Blatt nach der Emanzipation nachstehenden in zivilisierten Staaten wohl unerhörten Aufruf, die Delegierten des RRC und des FRC, das sind Freimaurerlogen, wie Abeken dazu bemerkt, haben in ihrer Sitzung zu Lyon am 26. November 1870 folgende Erkenntnis verkündet. Erstens, Wilhelm und seine beiden Genossen Bismarck und Moltke, Geißeln der Menschheit und durch ihren unersättlichen Ehrgeiz Ursache so vieler Mordtaten, Brandstiftungen und Plünderungen, stehen außerhalb des Gesetzes wie drei tolle Hunde. Zweitens, allen unseren Brüdern in Deutschland und in der Welt ist die Vollstreckung gegenwärtigen Urteils aufgetragen. Drittens, für jedes der drei verurteilten reißenden Tiere ist 1.000.000 Franken bewilligt, zahlbar an den Vollstrecker oder ihre Erben durch die 7 Zentrallogen. Diesen Tatbestand, der den Freimaurern der höheren Grade aus dem freimaurerischen Schrifttum genau bekannt ist, muss man kennen, um die Würdelosigkeit der deutschen Freimaurer, die sich in der Zeit von 1870 bis zum Weltkrieg und während des Weltkrieges mit französischen Freimaurern immer wieder verbrüderten, voll zu erfassen. Weiter in der Erklärung Habichts vom 17. März 1932. Im Jahre 1878 hat der Deutsche Großlogenbund mit dem Großorient gebrochen. Ob dieser Bruch auch die Zurücknahme der Anerkennung in sich schloss, weiß ich nicht. Jedenfalls hat meine Großloge seit der Zeit keine Beziehungen mehr zum Großorient und erkennt ihn auch nicht an. Der Deutsche Großlogenbund hat vor dem Kriege beschlossen, den amtlichen Verkehr mit dem Großorient aufzunehmen. Bei diesem Beschluss haben die altpreußischen Großlogen dagegen gestimmt. Es ist richtig, dass in dem mir vom Privatkläger in Urschrift vorgelegten Gesetzbuch des Deutschen Großlogenbundes, Textausgabe nach dem Stande der Gesetzgebung am 1. August 1911, bei dem Verzeichnis der vom Deutschen Großlogenbund anerkannten Großlogen, der Großorient von Frankreich, die Große Loge von Frankreich, der Großorient von Italien in Rom und die Große Loge Alpina in der Schweiz genannt sind. Richtig ist, dass meine Großloge im Jahre 1911 noch zum Deutschen Großlogenbund gehörte. Im Deutschen Großlogenbund hatte jede Großloge eine Stimme. Aus der mir vorgelegten Fotografie des Nachweises der Großen Landesloge ersehe ich, dass im Jahre 1908 der Großorient unter den anerkannten Freimaurerlogen angegeben ist. Aus den Aussagen der beiden Großmeister ergibt sich nun Folgendes. Nachdem der Großlogenbund beschlossen hatte, die amtlichen Beziehungen zum Großorient wieder aufzunehmen, haben die drei altpreußischen Großlogen angeblich nachträglich am 23. September 1909 beschlossen, den Beschluss des Großlogenbundes nicht auszuführen und die Wiederaufnahme der amtlichen Beziehungen zu unterlassen. Nach § 6 der Gesetze des Großlogenbundes war jedoch die altpreußischen Großlogen zu einem solchen Beschluss, wenn er überhaupt gefasst wurde, gar nicht berechtigt. Sie waren vielmehr nach dem Gesetz des Großlogenbundes verpflichtet, den Beschluss auszuführen und die amtlichen Beziehungen wieder aufzunehmen. Müllendorf gibt nun weiter an, nach dem Antritt seines Amtes, also nach dem 24. Mai 1916, sei ein für die altpreußischen Großlogen verbindlicher Beschluss gefasst worden, der noch weiter ging, nämlich dem französischen Großorient die Anerkennung absprach. Wenn es den drei altpreußischen Großlogen im Jahre 1916 mit dem Beschluss, dem Großorient die Anerkennung abzusprechen, ernst gewesen wäre, hätten die drei altpreußischen Großlogen schon damals nicht nur aus dem Großlogenbund austreten müssen, sondern sie hätten auch den humanitären Großlogen die Anerkennung absprechen müssen, wenn die humanitären Großlogen sich in ihrem Vorgehen nicht anschlossen. Der angebliche Beschluss, der nach Antritt des Amtes des Zeugen Müllendorf gefasst worden sein soll, ist aber dem französischen Großorient weder unmittelbar noch durch die Vermittlung einer neutralen Großloge mitgeteilt worden. Die Hetze der Emigranten gegen Deutschland wird ganz besonders vom französischen Großorient unterstützt. Vergleiche dessen Bericht über die Zusammenkunft vom 18. bis 23. September 1933, abgedruckt im Reichswart vom 11. März 1934.